Niemandsland. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Contrabanda FM 91.4 in Barcelona. Seit 1998 im Äther. Niemandsland ist ein Programm in Alemany de Contrabanda FM 91.4. Casamet des de 1998 a Barcelona. Una veu lliure en un món poc lliure. Niemandsland. Niemandsland. Hallo, ich begrüße alle Hörerinnen und Hörer zu einer neuen Sendung Niemandsland. Frühlingshafte Temperaturen hier im Zentrum von Barcelona an diesem Novembertag, dem 16. genauer gesagt. Hier beginnt die Sendung vom 16. bis zum 23. November. Die Fassade des Palastes der katalanischen Landesregierung ist wieder sauber gewaschen, die rote Protestfarbe verschwunden. Trump hat immer noch nicht zugegeben, dass sein Widersacher Old Joe Biden die US-Wahlen gewonnen hat. Ein anderer Erleuchteter, der in seiner Parallelwelt lebt, Carles Puigdemont, hat von seinem Fluchtort Waterloo aus die groß angekündigte Kandidatur zum Präsidentenposten in Katalonien für die Wahlen im kommenden Februar auf Rat seiner Anwälte widerrufen. Ganz Spanien und auch Barcelona befindet sich erneut und immer noch in einem Halb-Confinamiento und einem undurchschaubaren System von Teil-Lockdowns. 1980 haben die Leute von Fehlfarben gesungen. Auf der Straße herrscht Redeverbot. Heute herrscht es schon in vielen öffentlichen Verkehrsmitteln. Bitte sprechen Sie nicht. Bitte schweigen Sie, sagen die Lautsprecherstimmen. Nächste Woche sollen Kneipen und Restaurants wieder aufmachen dürfen, unter strengen Auflagen. Und der alte Ostblock aus Polen und Ungarn gibt den EU-Haushalt nicht frei. Deutschland, Deutschland, alles ist vorbei, verliert 6:0 in Sevilla gegen Spanien in der sogenannten Nations League, einem neuen Marketingprodukt des Investorenfußballs. Und alles redet wieder vom Black Friday. Die Wirtschaft wieder über den Konsum in Schwung bringen, heißt es. Spaniens Telekommunikationssatellit ist nach dem Start mitsamt der Trägerrakete explodiert. 200 Millionen Euro im Weltall verpufft. Barcelona, Fun City, es ist Herbst in der Stadt. Ein paar Obdachlose am Paseo Companys zanken sich um eine Dosis Methadon. Und der indische Verkäufer steht vor seinem Souvenirladen und bläst Trübsal. 5 Euro Umsatz in einer Woche. Gleichzeitig bekommen wir die neuesten Klimadaten geliefert. Zuerst die gute Nachricht. 49,2% der aktuellen Stromerzeugung in Deutschland kommen aus Ökostrom. Die schlechten Nachrichten sind die. 207 Fußballfelder Wald werden seit Beginn dieser Stunde vernichtet. 25 cm sind die Meeresspiegel seit 1880 gestiegen und 15,6% Verlust von arktischem Meereis gegenüber dem historischen Durchschnitt ist zu beklagen. Willkommen in einem neuen Niemandsland. Yo! Und ach so, ja, der für gestern 11.11 Uhr angekündigte Weltuntergang ist mal wieder ausgefallen. Der Westen ist besser, der Westen ist bunter und schöner und schauer und reicher und frei. Und trotz alledem, ich sag dir die Wahrheit, der Westen ist auch nicht, der Westen ist auch nicht, der Westen ist auch nicht das Gelbe vom. Und trotz alledem, ich sag dir die Wahrheit, der Westen ist auch nicht, der Westen ist auch nicht, der Westen ist auch nicht das Gelbe vom. Gelbe vom Ei. Der Osten ist schlechter, der Osten ist grauer und klein sind die Chancen und groß ist die Not. Und

Niemand quält mich so zum Scherz. Ich bringe Licht an euer Herz. Die Entscheidung fällt nicht schwer. Ich gehe heim und hole mein Niemandslandgeschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges. Folge 184. Sowjetische Waffen für den Abwehrkampf der Republik. No pasarán. Pasaremos. Hoy, 19 de junio de 1933. Y con ayuda de Dios, ¡por la España! Los bravos hombres del pueblo. Herbst 1936. Es wurde bereits erwähnt, dass durch die Entscheidung Francos, nicht direkt nach Madrid vorzustoßen, sondern zunächst in einem symbolträchtigen Akt den Alcázar von Toledo zu befreien, entscheidende Zeit verstrichen war, die den Madrider Milizen ausgereicht hatte, ihre Verteidigungsstellungen aufzubauen und die Offensive der Nationalisten abzuwehren. Dennoch blieben erhebliche Zweifel, ob es der republikanischen Seite gelingen würde, Madrid dauerhaft zu verteidigen. Die Madrider Regierung verließ sogar Anfang November 1936 die Hauptstadt und verlegte ihren Sitz nach Valencia. Die Sicherung der Stadt wurde einem Verteidigungsstab unter General José Miaja übertragen. Diesem Umzug waren heftige Diskussionen innerhalb des Kabinetts vorangegangen und die Entscheidung hat in Anbetracht des unmittelbar bevorstehenden Angriffs der Nationalisten fatale Auswirkungen. Verunsicherung, Ratlosigkeit und Angst machten sich breit. Das Eintreffen der ersten sowjetischen Waffen in Madrid sowie die ersten Einheiten der internationalen Brigaden sollte dann allerdings die Pessimisten widerlegen. Die ersten Artillerieeinheiten und Panzerfahrzeuge waren in der spanischen Hauptstadt Ende Oktober in Stellung gebracht worden und zwei Wochen später waren die ersten Kampfflugzeuge einsatzfähig, die wie die Panzerfahrzeuge durch ausgebildetes russisches Personal bedient wurden. Im Verlauf des Krieges sollten in Spanien etwa 2000 Spezialisten der Roten Armee tätig werden, die entweder Waffensysteme bedienten oder als Militärberater oder Ausbilder tätig waren. Diese Gesamtzahl scheint zwar vergleichsweise niedrig, doch war der Einsatz qualifizierter Kämpfer von höchster Bedeutung für die republikanische Abwehr. Damit zeigte nun nach Hitler und Mussolini auch Stalin Präsenz in Spanien. Stalin hatte allerdings gezögert. Obwohl als unmittelbare Reaktion auf den Putschversuch in Moskau und in anderen Ländern Solidaritätskundgebungen für die Spanische Republik stattfanden und die Kommunistenführerin Dolores Ibárruri alle Länder zur Rettung der Demokratie in Spanien aufrief, erfolgte zunächst keine offizielle Reaktion aus dem Kreml. Zwar beinhaltete die von historisch-deterministischem Denken geprägte Zielsetzung der kommunistischen Ideologie unverändert die revolutionäre Umwälzung der bürgerlichen Gesellschaftsordnung und die Schaffung von Sowjetrepubliken in allen Teilen der Erde, aber Mitte der 1930er Jahre, zum Zeitpunkt des Ausbruchs der Revolution in Spanien infolge des gescheiterten Putsches, der die ideale Plattform zur Verfolgung dieses Zieles gewesen wäre, befand sich die Sowjetunion in einer schwierigen innen- wie außenpolitischen Phase, die zur Vorsicht mahnte. mit dem Aufkommen des Faschismus und insbesondere mit der Machtübernahme Hitlers in Deutschland fühlte sich das Regime Stalins direkt und ernsthaft bedroht. Vor diesem Hintergrund strebte Moskau danach, die internationale politische Isolation, in der sich die Sowjetunion befand, zu überwinden. So trat diese im Jahr 1934 dem Völkerbund bei und schloss 1935 mit Frankreich einen Beistandspakt. Der Kreml setzte zudem große Anstrengungen daran, unter Einbindung Frankreichs und Großbritanniens ein System der kollektiven Sicherheit gegenüber der Bedrohung durch Nazi-Deutschland und Mussolinis Italien zu schaffen. Zudem forcierte Stalin ein gewaltiges Aufrüstungsprogramm. Im Sinne dieses Sicherheitsbedürfnisses brachte Stalin auch die unter seiner Ägide stehende Kommunistische Internationale im Sommer 1935 zu dem Beschluss, die bisherige Taktik im Umgang mit sozialistischen Parteien zu ändern. Fortan sollten diese Parteien, die sich von dem Mittel der Revolution zur Durchsetzung eines neuen Gesellschaftsmodells verabschiedet hatten, nicht mehr als Sozialfaschisten bekämpft werden. Vielmehr sollte ein Schulterschluss mit ihnen gesucht werden, um die Kräfte innerhalb des linken Lagers gegenüber einer wachsenden Bedrohung zu bündeln. Auch wurde nun die Verteidigung der Errungenschaften der Revolution in der Sowjetunion zur Losung der Komintern. Hinzu kam, dass Stalins Regime eine Phase der Schwäche aufgrund der gigantischen Säuberungsaktionen innerhalb der Sowjetunion durchlebte. Sie dezimierten das Offizierskorps der Roten Armee und hatte negative Folgen für die Verteidigungsbereitschaft. Stalin wollte eine folgenreiche internationale Krise unter allen Umständen vermeiden. Vor diesem Hintergrund steht auch die sowjetische Spanienpolitik, denn genauso wie für die Komintern die Sicherung der Sowjetunion zur obersten Maxime wurde, galt dies auch für die Kommunistische Partei Spaniens, PCE, im Spanischen Bürgerkrieg, nachdem für Stalin die eigenen Sicherheitsbedürfnisse deutlich vor der Solidarität mit einer Volksfrontregierung in Spanien rangierten. Die Aufgabe der PCE sollte demnach nicht die Unterstützung revolutionärer Aufstände, sondern die Vertretung der Sicherheitsinteressen Stalins sein. Eine siegreiche Revolution hätte zu negativen Reaktionen, vor allem in Großbritannien, geführt und hätte sich damit unwillkürlich zu Lasten der Sowjetunion ausgewirkt. Vielmehr wäre bei einem Erfolg der Revolution ein Bündnis der westlichen Demokratien mit den faschistischen Staaten denkbar geworden, um einer weiteren, als ernstzunehmende Bedrohung wahrgenommenen Sowjetisierung Europas einen Riegel vorzuschieben. Zu diesem Punkt verweisen wir auf das Buch von Paul Preston, The Spanish Civil War, Seite 71. Gleichzeitig lag es natürlich nicht im Interesse Moskaus, dass in Spanien im Rücken des französischen Bündnispartners ein weiterer faschistischer Staat entstand, der das Kräfteverhältnis zugunsten der antisowjetischen Regime verschoben hätte. Zudem war Stalin auch bewusst, dass, nachdem er den Führungsanspruch innerhalb der Komintern erhob und kaum ein Jahr zuvor die Bildung von Volksfronten zur Kräftebündelung im Kampf gegen den Faschismus als Losung ausgegeben hatte, auch er ein Zeichen in Spanien setzen musste, um mögliche Frontstellungen innerhalb der Komintern zu vermeiden. So stellte der Ausbruch des Spanischen Bürgerkrieges für Stalin jedenfalls zunächst ein Dilemma dar. Nach Frank Schauf war die Grundsatzentscheidung zur Unterstützung der Republik wohl zwar bereits Anfang August 1936 gefallen, nachdem die Regierung Giral eine Woche nach Beginn des Aufstandes über die spanische Botschaft in Paris beim Kreml um Waffenlieferungen gebeten hatte. Dennoch zögerte Stalin weiter, denn obwohl in Moskau bekannt war, dass Italien und Deutschland damit begonnen hatten, die Aufständischen zu unterstützen, war die Sorge vor einer Eskalation groß. Zudem bestand vor allem die Gefahr, damit innerhalb der britischen Regierung die antisowjetische Stimmung wieder anzuheizen. Moskau sah auch das Risiko, dass ein geheim zu haltender Transport großer Mengen an Waffen über weite Strecken in sich barg, zumal die Schiffe am Bosporus leicht identifizierbar waren. Ein gewisser Spielraum entstand schließlich, als zwei italienische Bomber auf dem Weg nach Spanisch-Marokko in den französischen Nordafrika-Besitzungen zerschellten, wodurch die italienische Hilfe für die Aufständischen öffentlich bekannt wurde. Als zudem feststand, dass Italien und Deutschland trotz eines inzwischen geschlossenen internationalen Übereinkommens zur Nichteinmischung weiter Waffen und Material nach Spanien sandten, lief schließlich auch das sowjetische Waffenprogramm für Spanien an. Mit diesem Entschluss wagte die Sowjetunion ihre erste groß angelegte politische Intervention auf der internationalen Bühne. Damit war aber keinesfalls die Schaffung einer Sowjetrepublik in Spanien verbunden. Die Spanienpolitik Stalins zielte darauf ab, in diesem Land ein an Moskau orientiertes Regime zu unterstützen, das zugleich für Frankreich und Großbritannien erträglich sein sollte. In dieses Bild passt auch, dass die Spanien-Propaganda der Komintern allein auf die Verteidigung der Demokratie zielte und nicht auf die Wahrung möglicher Errungenschaften des Sozialismus. Moskau wollte zunächst lediglich verhindern, dass sich der Faschismus nach Spanien ausbreitete und konnte dabei gleichzeitig die deutsche und italienische Intervention als Aggressionsmaßnahme gegen eine demokratisch legitimierte Regierung brandmarken. Ende September 1936 machte sich von der Krim aus das erste Schiff mit Waffen auf den Weg nach Spanien. Die Spanische Republik bezahlte die Waffenlieferungen durch Liquidationserlöse aus dem Verkauf von Gold aus den großen Beständen der spanischen Staatsbank. Erste umfangreiche Goldverkäufe zur Finanzierung von Waffenimporten waren bereits durch die bürgerlich-republikanische Regierung unter José Giral unmittelbar nach Beginn des Krieges in die Wege geleitet worden. Die französische Staatsbank kaufte beträchtliche Mengen des Edelmetalls auf. Nach der Zusage Stalins beschlossen Premierminister Largo Caballero und Finanzminister Juan Negrín wiederum, den Transport eines Großteils der verbliebenen Goldreserven nach Moskau zu veranlassen. Dieses Gold sollte damit dem möglichen Zugriff der Nationalisten entzogen werden und als Sicherheitsleistung für die Waffenkäufe in der Sowjetunion dienen. Neuesten Forschungsergebnissen von Ángel Viñas zufolge rief die Entscheidung im Kreml zunächst sogar Verunsicherung hervor, bevor sich der Diktator schließlich zur Unterstützung der Spanischen Republik und zur Annahme des Goldes bereit erklärte. In der zweiten Oktoberhälfte 1936 wurden am Mittelmeerhafen Cartagena etwa 510 Tonnen Gold im Wert von 1,5 Milliarden Goldpeseten den Sowjets übergeben. Diese Verschiffung des Goldes erregt bis heute die Gemüter. So ist immer wieder betont worden, dass die Übergabe der Goldreserven keinesfalls zwingend notwendig gewesen sei, nachdem Deutschland und Italien Waffen und Material gegen Kredit geliefert hätten. Andererseits lässt sich bezweifeln, ob Rom und Berlin auch dann Kredit gewährt hätten, wenn Franco über ausreichende liquide Mittel verfügt hätte. Eine Transferierung des Goldes nach London und Paris zu Sicherungszwecken wäre möglicherweise zweckdienlicher gewesen, auch wenn wiederum im Lichte ihrer Nicht-Einmischungspolitik sowohl London als auch Paris nicht unbedingt sichere Häfen für das Gold der Republik waren, von dem aus diese frei darüber verfügen oder über Finanzinstitute dieser Länder die Waffenkäufe hätten abwickeln können. Die Goldreserven hätten einfach eingefroren werden können und wären damit dem Zugriff der republikanischen Regierung entzogen worden. Angesichts der isolierten außenpolitischen Lage, in der sich die Republik befand, war die Überführung des Goldes in die Sowjetunion aufgrund der Bereitschaft Stalins, als einziger Waffen in einem großen Umfang zu liefern, eine naheliegende Lösung. So konnte die notwendige Liquidität zur Finanzierung von Waffenkäufen erreicht und zudem die Sowjetunion in die Pflicht zur Fortsetzung der Hilfe genommen werden. Insbesondere ist aber auch hervorgehoben worden, dass der Wert der gelieferten Waffen keinesfalls an den des Goldes herangereicht und, wie neuere Forschungsergebnisse zu belegen scheinen, die Sowjetunion vor allem deutlich überhöhte Preise verrechnet habe. Ab Mitte Februar 1937 jedenfalls und innerhalb von nur 14 Monaten wurden Schritt für Schritt die gesamten in Moskau lagernden Goldreserven in Devisen konvertiert. Das Geld wiederum blieb nur zum Teil in Moskau. Es wurde ebenso für Waffen- und Warenkäufe auf den internationalen Märkten auf Konten der Spanischen Republik bei der sowjetisch kontrollierten Banque Commerciale pour l'Europe du Nord in Paris überwiesen. Denn auch aus anderen Ländern wie Polen und Mexiko trafen Waffen ein, wenngleich in einem weitaus geringeren Umfang. Schließlich musste sich die republikanische Regierung nach Aufbrauchen der Goldreserven bei der sowjetischen Führung noch um die Gewährung von Krediten bemühen, um weiterhin Waffenkäufe tätigen zu können. Das letzte Darlehen wurde Mitte Januar 1939, nur wenige Wochen vor Kriegsende, gewährt. Sie hörten Es lebe der Tod, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 184. Eine Niemandslandproduktion 2020. Literaturhinweis. Ich verlas ein Kapitel aus dem Buch Der Spanische Bürgerkrieg, Geschichte eines europäischen Konflikts von Carlos Collado Seidel. Das Buch ist erschienen in der Bäckchenreihe, Verlag CH Beck OHG München 2006. No pasarán. Pasaremos. Pasaremos. Ich geh gern in einer fremden Stadt, auf den Friedhof, so ein Friedhof hat etwas Gastfreundliches und steht allen offen. Manchem nur für seine Mittagszeit, manchem für die ganze Ewigkeit, und du hast schnell nen Gesprächspartner getroffen. Insel im Meer der Geschäftigkeit, Blumengarten der Gelassenheit, sinnigerweise von Lebensbaum umgeben. Zeig mir Hochmut und Vergänglichkeit, tröste mich und mach den Blick mir weit für den Wert der Dinge, an denen wir kleben. Jede Grabinschrift und jeder Stein erzählen mir in Gräberlatein von den Unvergessenen, die zu früh entschweben. Jede Plasterblume, die da sprießt, jede Prime, die kein Schwein mehr gießt, kann mir was erzählen von denen, die noch leben. Ich seh mir die Jahreszahlen an, manchmal kommt der früh der Sensemann, manchmal trödelt er herum, der alte Mäher. Geh nur deine Wege, sagt er mir, einmal enden sie doch alle hier, und du siehst ja, die Einschläge kommen näher. Ich sitz gern auf einer Friedhofsbank, seh die schattigen Alleen entlang und denk nach über den tieferen Sinn der Reise. Mit dem schicken Laptop auf den Knien blätter ich von Termin zu Termin, und wenn wichtig davor steht, kicher ich leise. Kann ja sein, ich verpass grad den Tanz um das goldene Kalb aus der Distanz, wird nicht jedes dringend und allzu sehr beachtet. Es ist nichts, von dem man immer denkt, dass die ganze Welt davon abhängt, wichtig von einer Friedhofsbank aus betrachtet. Heute macht sich schon manch junger krumm, für einen Platz im Altersheim darum, geh ich da nur konsequent einen Schritt weiter. Mach mich schon mal mit dem Platz vertraut, an dem man mich eines Tages verstaut, und geh an den Job zurück, gelöst und heiter. Aufgeräumt und quick lebendig kehr ich heim in das Leben ringsumher, lies im Gehen die Inschrift auf der Friedhofsmauer. Die Lektion, die sie mich schweigend lehrt, ist die grad geschwänzte Sitzung wert. Jedes Ding hat seine Zeit, nichts ist von Dauer. Jedes Ding steht da, hat seine Zeit, dabei wäre ich durchaus bereit, gegebenenfalls überhaupt nicht zu sterben. Um den Beisetzungsgeiern und den peinlichen Grabreden zu entgehen, doch ich will's mit meinen Erben nicht verderben. Doch ich will's mir mit meinen Erben nicht verderben. Es ist Dienstag, der 17. November 2020. Ich befinde mich hier in der Barceloneta von Barcelona. Es ist 20 nach 12 und ein Polizeiauto der Guardia Urbana nähert sich einer doch recht großen Gruppe von jungen Männern, die an den Übungsgeräten ihre Sportübungen betreiben. Die Polizei hat die jungen Männer aufgefordert, sich zu verteilen. Jetzt kommen zwei Polizeiagenten und sagen einer jungen Frau, sie soll sich aus dem umzäunten Gelände entfernen. Die junge Frau tut das recht widerwillig, aber sie tut es. Geht jetzt schnell weg in eine andere Richtung, nicht zu den Polizisten hin. Sie hat wahrscheinlich ein bisschen Angst, dass sie jetzt eine Multe bekommt, ein Knöllchen. So, die ist erstmal außer Reichweite. Die Polizei schließt jetzt wieder das Trainingsgelände. Das ist der Circuit de Salud. Es ist natürlich eine unglaublich groteske Situation im Moment hier in Barcelona und wahrscheinlich auch in anderen Städten und Ländern. Hier am herrlichen Strand ist eine neue Trainingsanlage mit Reck, mit Kletterstangen, mit allen möglichen ganz tollen hochmodernen Geräten. Nur das Gelände ist eingezäumt und niemand darf sich darauf tummeln oder bewegen. Niemand darf das da etwas tun. Die Polizei macht weiter ihre Runde. Die zwei Beamten gehen jetzt auf eine größere Gruppe von jungen Männern zu, die da hinten zusammenstehen und ihre Übungen machen, Kraftübungen vor allem. Da wird also ganz schön Muki-Muki gemacht mit Seilchenhüpfen, mit Strippenziehen, also so Gummistrippenziehen, um Muskeln zu kriegen. Hanteln sieht man auch ein paar. Und es ist also ein ganz normaler Tag hier in Barcelona. Die zwei Beamten haben auf sehr diskrete Weise versucht, mit den Leuten zu reden. Sie stehen da noch. Einer der Polizisten sagt, dass das so nicht geht, dass nicht mehr als, weiß nicht, wie viele Leute hier auf einem Haufen stehen dürfen oder sich zusammen betätigen dürfen. Es gibt die Covid-Richtlinien, die sich ja bekanntlich alle 3, 4, 5, 6 Tage ändern, bei denen niemand mehr durchblickt. Selbst die Leute, die sie erlassen, verstehen sie selber nicht oder können sie gar nicht richtig benennen oder ausdrücken. Es gibt da wirklich die groteskesten Fälle von politischen Äußerungen der verantwortlichen Vertreter aus den Gesundheitsbehörden, sowohl in Madrid als auch hier in Katalonien, als auch in anderen Regionen. Es gibt die Covid-Richtlinien, an die sich aber hier, soweit ich sehe, kaum jemand hält, zumindest in diesem Block, wo ich jetzt stehe. Aber es gibt auch einen Boxclub, Boxer trainieren. Das Geräusch, das wir hier hören, stammt von den Boxhandschuhen. Sie schlagen also, Deckung schlagen, links, rechts, Haken unten, Seitenhaken, Deckung hoch, Deckung runter, tänzeln. Das alles sieht man hier. Es ist also eine Art Volkssportgelände hier in der Barceloneta in Barcelona an einem sonnigen, herrlichen Tag. Fliegen, werde ich mit dir im Blaulicht zwischen den Knüppeln und den Steinen liegen. Und ich werde zu dir sagen, ich hab 2 Tickets und noch ein bisschen Geld. Kommst du mit mir mit zur letzten Rock'n'Roll Show der Welt? We'll be right back. das Licht ausgeht, nimmst du meine Hand und sagst, die Leute sehen aus wie aus dem Playboy und wissen trotzdem, was in der Mido steht. Ein Scheinwerfer leuchtet, suchen durch die Menge, als wären wir zwei unter vier. Dinosaurier liebt man nur, weil sie ausgestorben sind. Und dann fängt die Band an zu spielen. Und 100.000 Gitarren in 100.000 Songs haben die Kriege zwar nicht beendet, aber dafür gesorgt, dass wir wieder zusammenkommen. Und das Weltall singt sein einsames Lied, damit du niemals vergisst. Mir ist kalt, ich habe Durst und will nach Hause, wo immer das noch ist. Die Band spielt immer weiter, so als würde es um alles gehen. Ich denk an dich und all die Kriege. And the song remains the same. Das Konzert ist zu Ende. Ein Bulldozer reißt die Halle ab. Dann bauen sie einen Rossmann und einen Schlecker daneben. Und die Band verlässt die Stadt. Und die Band verlässt die Stadt. Und 100.000 Gitarren in 100.000 Songs haben die Kriege zwar nicht beendet, aber dafür gesorgt, dass wir wieder zusammenkommen. Und das Weltall singt sein einsames Lied, damit du niemals vergisst. Mir ist kalt, ich habe Durst und will nach Hause, wo immer das auch ist. Die Katastrophen und kommentierten Meldungen für die Woche im Niemandsland vom 16. bis zum 23. November 2020. Beginnen wir mit einer Meldung zum Thema Attentate in Frankreich. Nach den jüngsten Attentaten in Nizza und bei Paris will Frankreich Lehrer vor islamistischen Attacken schützen und Hassaufrufe im Internet schärfer ahnden. Das geht aus dem Gesetzesentwurf zum Kampf gegen Islamismus hervor, den das Kabinett am 9. Dezember auf den Weg bringen will. Justizminister Éric Dupond-Moretti sagte, das Gesetz stehe unter dem Motto »Hände weg von meinem Lehrer, Hände weg von den Werten der Republik«. Der Justizminister sagte dem Rundfunksender RTL, wer das Gift des Hasses online streue, solle von einem Strafgericht im Rahmen einer sofortigen Vorführung verurteilt werden können. Strafbar macht sich künftig auch, wer das Leben eines anderen durch Verbreitung von Informationen über dessen Privat- und Familienleben oder seinen Beruf in Gefahr bringt, heißt es in dem Entwurf. Damit reagiert die Regierung auf die Ermordung des Geschichtslehrers Samuel Paty bei Paris, der Mohammed-Karikaturen im Unterricht gezeigt hatte. Paty war vor seinem Tod online massiv bedroht worden. Auch sein Name und seine Schule wurden veröffentlicht. Mit einer sogenannten Anti-Putsch-Vorschrift will die Regierung zudem verhindern, dass Extremisten die Kontrolle über Moscheen in Frankreich erlangen. Nach dem Mord an dem Lehrer war eine Moschee nördlich von Paris geschlossen worden, die zum Hass aufgerufen haben soll. Die Finanzierung von Moscheen aus dem Ausland, etwa durch die Türkei und Saudi-Arabien, soll stärker kontrolliert werden. Präsident Emmanuel Macron hatte die Grundzüge des neuen Gesetzes Anfang Oktober in seiner Rede vorgestellt. Unter anderem der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan griff Macron danach persönlich scharf an, weil der Staatschef gesagt hatte, der Islam sei weltweit in einer Krise. In der jungen Welt gibt es ein Interview des US-amerikanischen Musikers und politischen Aktivisten David Rovics. Frage: Die US-Präsidentschaftswahl vom 3. November ist mit Blick auf Amtsinhaber Donald Trump und seinen Herausforderer Joseph Biden von allen Seiten als Schicksalswahl bezeichnet worden. Haben Sie bei dieser Schicksalswahl abgestimmt? David Rovics sagt hier: Ja, das habe ich. Ich lebe in Portland, im US-Bundesstaat Oregon. Alle Westküstenstaaten wählen jedes Mal mit großer Mehrheit die Demokraten, aber ich habe für die Grüne Partei gestimmt. Es gab viele lokale Wahlen und Referenden, die mich besonders interessiert haben. In Portland haben wir zum Beispiel harte Drogen legalisiert und eine Kontrollbehörde für die Polizei geschaffen. Mit den Grünen rechnet man ja nicht unbedingt. Rovics: Auf nationaler Ebene war es eine Wahl zwischen Kapitalismus und Faschismus. Wenn ich in einem Bundesstaat leben würde, in dem es unklar wäre, welche der beiden großen Parteien gewinnen wird, hätte ich höchstwahrscheinlich für Joe Biden, also die Demokraten, gestimmt. Da wir uns immer zwischen den zwei Konzernparteien entscheiden müssen und eigentlich kein demokratisches System haben, wollte ich für etwas stimmen, was meinen Ansichten entspricht. Statt einer Mehrparteiendemokratie gibt es ein Winner-Takes-It-All-Prinzip. Der Gewinner kriegt alles. Übersetzung von Niemandsland. Demokraten und Republikaner unterstützen kein Mehrparteiensystem, weil beide von dem geltenden Verfahren profitieren. Sie wollen keine Demokratie. Es ist eine Art Zwei-Parteien-Gangster-Club. Frage: Zwischen dem 2. und dem 4. November wurde der Ausnahmezustand über Portland verhängt, um die Stadt sicher zu machen, wie es hieß. Haben Sie sich dadurch sicherer gefühlt? Nein, der Gouverneur hat den Ausnahmezustand verhängt, damit die Polizei Oregons sowie Agenten der Bundespolizei in Portland mobilisiert werden können, für den Fall von Ausschreitungen nach den Wahlen. Es gab zwar viele extrem Rechte, die während und vor den Wahlen nach Portland kamen, das passiert seit Jahren. Jedoch glaube ich nicht, dass die Behörden besorgt wegen der extremen Rechten sind und deshalb einen Ausnahmezustand verhängt haben. Ich glaube, sie sind besorgt wegen uns Linken. Vor den Wahlen sind die Waffenverkäufe im Land gestiegen. Es gab Bilder von mit Sperrholz verbarrikadierten Läden. Wie haben Sie das wahrgenommen? Antwort Rovics: Seit dem Mord an George Floyd am 25. Mai in Minneapolis durch einen Polizisten gibt es landesweit großflächige Proteste. In Portland kommen dazu die historischen Gründe. Es gibt eine Geschichte der White Supremacy in Oregon. Portland ist die größte weiße Stadt des Landes. Das ist der Grund, warum es so ein Schlachtfeld ist. Portland hat eine lange Geschichte von Extremrechten, aber gleichzeitig auch eine lange Geschichte von Anarchisten und Sozialisten. Es stimmt, das Stadtzentrum Portlands ist größtenteils verbarrikadiert, aber das schon seit Ende Mai. Jeden Abend kommt es zu Protesten im Stadtzentrum. Es gibt dort unfassbare Polizeigewalt. Es erstaunt mich, dass es immer noch Menschen gibt, die jeden Abend weiter protestieren. Die Zahl der Menschen mit Knochenbrüchen ist erstaunlich. Die Polizei ist komplett außer Kontrolle und das war sie bereits seit längerer Zeit. Natürlich gehen Fenster kaputt, die Menschen werden sauer, aber es gibt auch Provokateure der extremen Rechten. Niemand kann genau sagen, wer all diese Fenster bricht. Junge Welt, Sie sind Musiker, schreiben und singen politische Lieder. Wissen Sie bereits, worum es in Ihrem nächsten Song gehen wird? Antwort: Der nächste Song wird sicherlich mit den US-Wahlen zu tun haben. Ich habe bereits zwei Songs geschrieben über Präsident Trumps Bemühungen um einen Staatsstreich. Einer heißt They're Planning to Steal the Election und der andere Coup. Aber ich werde noch mehr zu sagen haben. Ich meine, ich habe schon Songs über die Entdeckung von Wasser auf dem Mond geschrieben. Deshalb bin ich mir sicher, dass ich noch einiges zu den Wahlen zu sagen habe. Und zum Thema Spanien gibt es ein Interview in der Taz mit einer Gewerkschaftssekretärin, die heißt Isabel Galvin. Wir haben diese Debatte gewonnen. Es geht um den Schulbetrieb in Spanien. Kaum irgendwo in Europa ist die soziale Ungleichheit im Schulsystem so groß wie in der Region Madrid. Das sagt Gewerkschaftssekretärin Isabel Galvin. Frage: Taz, Frau Galvin, Ihre Gewerkschaft hat sich wie keine andere Organisation für Schulöffnungen nach dem Lockdown eingesetzt. Wäre Online-Unterricht nicht besser und sicherer? Isabel Galvin, die konservative Regionalregierung in Madrid wollte die Schulen nicht öffnen, denn das wäre billiger gekommen, als sie auf einen sicheren Betrieb vorzubereiten. Aber nur der Unterricht in den Schulen selbst garantiert die Chancengleichheit. Wieso das? In vielen Haushalten gibt es keinen Computer, in anderen nur einen, der dann auch noch von den Eltern im Homeoffice belegt ist. Über 100.000 Kinder arbeiten am Handy, oft dem der Eltern. Waren diese für die Arbeit unterwegs, konnten die Kinder erst nach Feierabend ihre schulischen Pflichten erledigen. Nirgends in Spanien gibt es so wenige Computer und so schlechtes Internet an den Schulen wie hier in Madrid. Zudem sorgt die Schule nicht nur für einen Abschluss, sondern auch dafür, dass die Schüler sich dem von der Gesellschaft verlangten Standard annähern, damit sie anschließend mehr oder weniger erfolgreich sind. Die Schule bedeutet das Erlernen von Alltagsregeln wie feste Zeiten, Hygiene, Ernährung, Kleidung. In Haushalten, die genau damit Schwierigkeiten haben, verschärft sich dies im Lockdown. Sie werfen der konservativen Regionalregierung vor, die Chancengleichheit nicht zu verteidigen. Frau Galvin, nirgends in Spanien und kaum irgendwo in Europa ist die soziale Ungleichheit im Schulsystem so groß wie hier. Das ist das Ergebnis der extrem neoliberalen Bildungspolitik. Knapp die Hälfte der Schüler geht nicht auf öffentliche Schulen, sondern auf staatlich subventionierte Privatschulen, die auch noch wesentlich besser finanziert werden. Das führt zu einer extremen Ungleichheit in der Bildung, zu zwei Parallelwelten. Sie haben eine Kampagne für Schulöffnungen gestartet, die bis zum Streik am ersten Schultag ging, weil da noch immer die Hälfte der 10.600 versprochenen zusätzlichen Lehrer fehlten. Waren Sie erfolgreich? Antwort: Wir haben dafür gesorgt, dass in Spanien überhaupt über das Thema Schule geredet wurde. Noch Mitte August konnte niemand sagen, was am 1. September geschehen sollte. Die öffentliche Debatte drehte sich um Tourismus und Gastronomie. Von den Schulen redete keiner. Wenn es keinen Lockdown für die Gastronomie gibt, wenn wir es uns nicht leisten können, die Wirtschaft lahmzulegen, wie können dann die Schulen geschlossen bleiben? Bildung ist die Wirtschaft von morgen. Es geht um die Post-Covid-Bürger. Wir haben diese Debatte gewonnen. Was haben Sie konkret erreicht? Antwort: Überall im Land wurden die Schulen geöffnet. Die Zentralregierung stellte aus den EU-Covid-Fonds Gelder für die regionalen Bildungsministerien zur Verfügung. In Madrid haben wir zum ersten Mal seit der Euro-Krise durchgesetzt, dass Privatschulen nicht bevorteilt werden. Es wurde 13% mehr Personal eingestellt, neue Klassenzimmer aufgemacht, entweder in bestehenden Räumlichkeiten oder in Containern, um die Klassenstärke zu verringern. In einer Region, die der Covid-Hotspot schlechthin war, haben wir mit die sichersten Schulen im Land. In Katalonien wurde angesichts der Härte der zweiten Covid-Welle Mittel- und Oberstufe wieder in den Online-Unterricht geschickt. Wann ist für Sie der Punkt gekommen, an dem auch in Madrid die Schulen geschlossen werden müssen? Antwort: Sobald der allgemeine Lockdown da ist, wenn alle in den Lockdown geschickt werden, betrifft dies natürlich auch die Schulen. Aber solange Kneipen und Terrassen offen bleiben, um der Wirtschaft nicht zu schaden, können die Schulen nicht einfach geschlossen werden. Das Interview ist veröffentlicht in der Taz online am heutigen 17. November. Im Interview Frau Isabel Galvin, die ist Generalsekretärin der Lehrergewerkschaft FECO in der Region Madrid und Professorin für Didaktik an der Madrider Universität Complutense. Eine Meldung aus Paris. Proteste gegen das neue Sicherheitsgesetz. Paris. Bis in den späten Dienstagabend demonstrierten tausende Menschen in Paris gegen ein von der Regierung geplantes globales Sicherheitsgesetz. Dabei kam es zu mehreren Verhaftungen, unter anderem auch von Journalisten. Umstritten ist vor allem Paragraph 24 der Novelle, nach dem das Veröffentlichen von Bild- oder Videomaterial, das eine Identifizierung von Polizeikräften ermöglicht, mit einer Gefängnisstrafe von einem Jahr und 45.000 Euro geahndet werden soll. Die Staatsgewalt hingegen soll während Einsätzen verstärkt filmen und dabei auf Drohnen zurückgreifen dürfen. Journalistenverbände sehen die Pressefreiheit bedroht. Der Gesetzesentwurf wurde am Dienstag pünktlich zum zweiten Geburtstag der Gelbwestenbewegung in der Nationalversammlung zur Debatte gestellt. Die endgültige Abstimmung soll am 24. November stattfinden. Thema Polizeieinsatz im Dannenröder Forst, Frankfurt am Main. Bei Bewusstsein und ansprechbar. Die Baumbesetzerin, die am Sonntag während des Protests gegen den Ausbau der A49 im hessischen Dannenröder Forst schwer verletzt wurde, schwebt nicht mehr in Lebensgefahr. Das erfuhr die Taz von der Staatsanwaltschaft Gießen. Die Klimaaktivistin war von einer 5 Meter hohen Dreibeinplattform gestürzt. Nach Angaben der Behörden wurde die Aktivistin von Polizeibeamten geborgt, notärztlich versorgt und im Krankenhaus behandelt. Die Staatsanwaltschaft ermittelt inzwischen gegen einen Polizeibeamten, der den Sturz durch Kappen eines Seils verursacht haben soll. Bereits unmittelbar nach dem Vorfall machten Aktivistinnen die Polizei für den Unfall verantwortlich. Immer wieder hatten in den vergangenen Wochen Beamte und Beamtinnen klar gekennzeichnete Sicherungsseile gekappt und damit Menschen gefährdet, kritisierte die Klimaaktivistin mit dem Decknamen Scully für das Bündnis Ende Gelände. Die Polizei hat seit Beginn der Räumungs- und Rodungsarbeiten im Herrenwald, im Maulbacher Wald und nun auch im Danny bereits mehrfach bewiesen, dass es zur riskanten und bewussten Gefährdung von Aktivisten kommt, so Scully. Der Sturz zeige einmal mehr, wie gefährlich der Polizeieinsatz sei. Am Sonntagnachmittag kam es im Dannenröder Forst zu spontanen Demonstrationen gegen den Polizeieinsatz. Die Polizei hatte in einer ersten Pressemitteilung jede Verantwortung zurückgewiesen. Auch auf Twitter kommunizierte sie das so: Unsere Einsatzkräfte haben aus der Distanz beobachtet, wie eine Person von einem Tripod abstürzte, hieß es dort. Direkter Kontakt zu der Person bestand dabei nicht. Keine 24 Stunden danach musste die Behörde sich korrigieren und einen Zusammenhang zwischen polizeilicher Aktivität und dem Unfall einräumen. In einer gemeinsamen Erklärung teilten die Staatsanwaltschaft Gießen und die Polizei am Morgen mit, gegen einen 40-jährigen Polizeibeamten werde jetzt ermittelt. Der Mann habe sich etwa 30 Meter von besagten Tripod entfernt aufgehalten und dort ein Seil auf Kopfhöhe entdeckt, so die neue Presseerklärung. Dieses Seil sei weder gekennzeichnet gewesen, noch habe es eine erkennbare Verbindung mit dem besetzten Gebilde gegeben. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, Sozialleistungen kürzen, Löhne senken und Leute entlassen. Was für ein schöner Sonntag. Eine Meldung zum Thema Verbraucherschutz und Regenwald. Konsumenten, die wegen der oft fragwürdigen Umweltbedingungen auf Fleischprodukte aus Südamerika verzichten wollen, wird es im Lebensmittelhandel unnötig schwer gemacht. Mehr als die Hälfte der von der Hamburger Verbraucherzentrale befragten Restaurantketten und Supermärkte, darunter Aldi, McDonald's, Rewe, Edeka, verweigerte Angaben zur Herkunft von Fleisch aus den sogenannten Mercosur-Staaten Brasilien, Paraguay, Argentinien und Uruguay. Zur Erzeugung von Fleisch und Tierfutter wird dort oft Regenwald gerodet. Während britische Supermarktketten wie Tesco oder Sainsbury bereits den Boykott brasilianischer Waren erwägen, hält sich der Einzelhandel in Deutschland zurück. Lidl schloss immerhin den Verkauf von Frischfleisch aus Brasilien aus. Kaufland untersagt in seinen Qualitätsregeln Rohstoffe aus brasilianischen Regenwaldgebieten. Für verarbeitete Produkte gibt es bisher ohnehin keine verbindlichen Herkunftskennzeichnungen. Diese sind auch in einem geplanten Abkommen zwischen der EU und den Mercosur-Staaten nicht vorgesehen. Das allerdings widerspreche den Herkunftsanforderungen im erst kürzlich geschlossenen Green Deal der EU, auf den sich Verbraucher deshalb nicht verlassen könnten, kritisierte Verbraucherschützerin Silke Schwartau. Mit Mercosur werde hinter den Kulissen ein Abkommen vorbereitet, das kaum in der Lage sei, Praktiken wie den Antibiotikaeinsatz als Wachstumsförderer oder die Brandrodung auszuschließen. Kommen wir noch einmal zum Thema Amerika. Der Spiegel kommt mit einer großen Titelstory diese Woche an die Kioske. Heilung oder Aufbruch heißt es da. US-Regierung Joe Biden und Kamala Harris wollen an das Vermächtnis anknüpfen, das Barack Obama in seiner 8-jährigen Amtszeit hinterlassen hat. Doch der neue Präsident und seine Vizin können, anders als ihr Vorgänger, keine Revolution starten. Ihre Gegner sind zu stark. Ich zitiere ein paar Stellen aus dieser lang angelegten Titelstory. Donald Trump war von einer Gegenbewegung ins Amt gespült worden, getragen von dem Ressentiment gegen den schwarzen Präsidenten, dessen Legitimität viele Republikaner nie akzeptiert haben, und über den Trump die Lüge verbreitet hatte, er sei gar nicht in den USA geboren. Diese Infamie bildete das Fundament von Trumps Präsidentschaft, und als er am 20. Januar 2017 vereidigt wurde, versuchte er sich schnell daran, das Vermächtnis seines Vorgängers auszulöschen. Seine Einwanderungspolitik, das Bekenntnis zum Klimaschutz, das Nuklearabkommen mit Iran, die Gesundheitsreform. Findet jetzt die Geschichte doch noch eine gute Wendung, fragt der Spiegel. War die Präsidentschaft Trumps nur eine Episode, eine kurze Verirrung? So sieht es Joe Biden, das hat er im Wahlkampf immer wieder deutlich gemacht. So sehen es auch viele von Obamas Gefährten. Wenn man auf die amerikanische Geschichte blickt, dann waren da immer wieder Präsidenten, die dem Land eine neue Richtung gegeben haben und deswegen herausragen, sagt zum Beispiel Ben Rhodes, einer der engsten Vertrauten Obamas. Ich glaube, Obama wird einer dieser Präsidenten sein, weil er für ein neues, offenes Amerika steht. Es war Rhodes, der seinem Chef in jener dunklen Wahlnacht des Jahres 2016 den Satz zugeschrieben hatte, wonach Geschichte keine gerade Linie sei. Joe Biden steht einer Aufgabe bevor, die wahrscheinlich nur zu vergleichen ist mit der von Abraham Lincoln am Ende des Bürgerkriegs oder Franklin D. Roosevelt nach der Weltwirtschaftskrise von 1929. Der 77-jährige ehemalige Vizepräsident muss das Land aus einer Jahrhundertpandemie führen und aus einer Wirtschaftskrise, die fast 9 Millionen Menschen den Job gekostet hat. Er muss das Vertrauen der Welt in eine Supermacht wiederherstellen, die in den vergangenen 4 Jahren Potentaten wie Wladimir Putin und Kim Jong-un schmeichelte und gleichzeitig europäische Alliierte als Gegner behandelte und internationalen Organisationen den Rücken kehrte, die die USA selbst nach dem Zweiten Weltkrieg mitgegründet hatte. Und Biden muss ein Land einen, in dem mehr als 70 Millionen Menschen einen Präsidenten gewählt haben, der nach seiner Niederlage twitterte: Ich habe einen großen Sieg eingefahren. Einen Präsidenten, der ohne jede Faktenbasis behauptet, es habe Wahlbetrug im großen Stil stattgefunden. Seine Anwälte haben mindestens 17 Klagen eingereicht. Aber sie beziehen sich größtenteils auf kleinere Formalitäten und machen nicht einmal den Versuch, die grundsätzliche Rechtmäßigkeit der Wahlen in Frage zu stellen, wofür es auch nach Aussagen der zuständigen Wahlbehörden im ganzen Land nicht den geringsten Hinweis gibt. Dennoch erhalten Trumps Vertraute die Fiktion des Präsidenten am Leben. Als US-Außenminister Mike Pompeo am Dienstag gefragt wurde, ob sein Ministerium Bidens Team helfen werde, sagte er: Es wird eine reibungslose Machtübergabe geben. An eine zweite Trump-Regierung. Schöner Witz. Hahaha. Ha, ha. Es war wahrscheinlich der schändlichste Satz, der jemals einem US-Außenminister über die Lippen gekommen ist. Was für ein schöner Sonntag. Potentaten in aller Welt werden an ihn erinnern, wenn sie in Zukunft von den USA dazu ermahnt werden, sich an die Ergebnisse demokratischer Wahlen zu halten. Hahaha. Ha, ha. Das zeigt die Größe von Bidens Aufgabe. In seiner Siegesrede vergangenen Samstag in seiner Heimatstadt Wilmington versprach er, ein Präsident für ganz Amerika zu sein. Allen, die Präsident Trump gewählt haben, sage ich: Ich verstehe eure Enttäuschung. Ich habe selbst ein paar Mal verloren. Aber lasst uns nun einander eine Chance geben. Nur wird Biden die auch bekommen, fragt der Spiegel weiter. Ist es überhaupt noch möglich, ein Präsident aller Amerikaner zu sein? Seine Startvoraussetzungen sind ungleich schwerer als die Obamas. Der erste schwarze Präsident wurde im Herbst 2008 von einer Woge der Begeisterung getragen. Obama wollte ein Revolutionär sein. Barack Obama konnte damals mit einer neuartigen Koalition aus Arbeitern und Minderheiten eine transformatorische Präsidentschaft anstreben, deren Herzstück der Ausbau der Krankenversicherung war. Joe Bidens Präsidentschaft haftet dagegen von Anfang an etwas Restauratives an. Es geht darum, das gute Amerika wiederherzustellen, die Errungenschaften Obamas zu retten. Dabei kann eine Biden-Präsidentschaft nicht einfach nur eine dritte Amtszeit Obamas sein. Dazu hat sich das Land unter Trump zu sehr verändert. Er muss heilen und dem Land und seiner Partei zugleich eine neue Richtung geben. Herbst im Niemandsland. Die Blätter fallen, die Wälder werden bunt. Die letzte Meldung betrifft einen gruseligen Auftritt eines syrischen Flüchtlings, eines Schutzbedürftigen, der sorgte nämlich mit einem Islamismus-Auftritt in Berlin international für Schlagzeilen. Ein Seil, ein Gürtel und ein paar Papiermasken. Mehr brauchte Fayez Kanfasch nicht, so heißt der Bursche, um in der Hauptstadt für einigen Aufruhr zu sorgen. Ende Oktober machte sich der Flüchtling aus Syrien auf nach Berlin-Neukölln, ein Bezirk mit hohem Migrantenanteil. Gekleidet in ein traditionelles arabisches Gewand zog Kanfasch einen gefesselten Mann auf der Straße hinter sich her. Der Mann war ein Freund. Er trug eine Maske mit dem Gesicht des französischen Präsidenten Emmanuel Macron und eine blonde Perücke. Kanfasch führte ihn an einer Leine durchs Viertel. Ein Bekannter filmte ihn dabei. »Warum hast du den Islam beleidigt, du Hund?« brüllte Kanfasch in dem Clip, den er später auf seinem YouTube-Kanal hochlud. Ab und zu gibt er dem falschen Macron einen gespielten Hieb mit dem Gürtel. Haha, ist das lustig. Das war kurz nachdem Islamisten in Europa Menschen, Frauen, Männer, Unschuldige enthauptet hatten, abgeknallt und abgenietet. Kanfasch scherzt und lacht. Das ändert nichts daran, dass die Szenen gespenstisch wirken. Auf den ersten Blick erinnern sie mitten in Berlin an öffentliche Bestrafungsaktionen in islamistischen Diktaturen. Macron hatte gesagt, man müsse in Frankreich Karikaturen des Propheten Mohammed zeigen dürfen. Und damit hatte er die Wut vieler Muslime auf sich gezogen. Während seiner Tour durch Neukölln zieht Kanfasch immer wieder eine Macron-Maske hervor. Schließlich verbrennt er sie. Dutzende Jugendliche zücken ihre Handys. Auf Kanfaschs Kommando brüllen sie alle Allahu Akbar. Der öffentliche Aufschrei ließ nicht lange auf sich warten. Eine rote Linie sei weit überschritten worden, twitterte Bettina Jarasch, Spitzenkandidatin der Berliner Grünen für das Amt der regierenden Bürgermeisterin. Der Vorfall machte internationale Schlagzeilen. Selbst die ägyptische Presse berichtete. Später sagte er, um alles wieder gut zu machen, es wäre nur ein Scherz gewesen. Im Grunde liebe er Deutschland, das sagte er auf YouTube. Der Mann hat strahlend weiße Zähne, die hat er sich gerade für 10.000 Euro bei einem Berliner Zahnarzt machen lassen. Damit lächelt er in seinen YouTube-Kanal. Macron hat Muslime beleidigt, also habe ich auch ihn beleidigt, sagt der Bursche. Er sei für Meinungsfreiheit und sein Streich sei doch davon auch gedeckt. Tja, im Arschloch Deutschland der heutigen Tage ist das alles möglich. Und das war's im heutigen Katastrophenblock. Geht man so ganz. zwei verlorene Ober in leeren Restaurants. Ein Pennymarkt wird geplündert, eine Barrikade brennt im Sonnenschein. Ohne dich werde ich immer kurz vor Hannover sein. Was wird aus Hannover, wenn die Scorpions nicht mehr sind und wir im Wind of Change nur eine Kerze waren im Wind? Du hast über die Scorpions gelacht, aber die sind in Stranger Things. Was ist, wenn wir beide wie Hannover sind? Wenn die Scorpions nicht mehr sind und wir im Wind of Change nur eine Kerze waren im Wind. Du hast über die Scorpions gelacht, aber die sind in Stranger Things. Was ist, wenn wir beide wie Hannover sind? Escoltant Mi Man's Land. Un programa no només en llengua alemana. A Ràdio Contrabanda, 91.4 de la FM. Notícies de Barcelona a Niemann's Land. Es beginnen die Niemann's Land Nachrichten für die Woche vom 16. bis zum 23. November 2020. Thema Terrorismus. Zweifellos war das Foto mit dem grinsenden Gesicht des Killer-Islamisten das Medienereignis, das Barcelonas Öffentlichkeit zu Beginn der vergangenen Woche am stärksten aufwühlte. Der Terrorist, der mit einem Lieferwagen am 17. August 2017 zahllose Menschen zu Tode brachte, hält da seinen irrefröhlichen Blick in die Kamera. Man muss unwillkürlich an Hannah Arendts Aussage über die Banalität des Bösen denken, wenn man diese jungen Männer sieht, nordafrikanische Migranten, deren schwache Köpfe so leicht mit Hass auf die restlichen 99% der Bevölkerung in diesem Land gefüllt werden konnten. Die Frage, was diesen Immigranten innerhalb und außerhalb der Moscheen so an faschistisch-religiöser Ideologie gepredigt wird, scheint offenbar kaum jemanden zu interessieren. Tötet die Ungläubigen, sie sind unrein. Ihren Frauen gibt man nicht die Hand. Sie sind schmutzig, haltet euch von ihnen fern. Wenn ihr sie beraubt und bestehlt, dann ist das in Allahs Augen keine Sünde. Denn bei Ungläubigen kann man sich nicht versündigen. Man versündigt sich nur, wenn man sich mit ihnen gemein macht. Das waren jetzt nur ein paar wenige Kostproben von alledem, was so im Internet und auch in zwar wenigen, aber eben hier existierenden Moscheen so verbreitet wird. Zu viele Leute, die aufschreien würden, wenn Neonazis solche Dinge predigen, schweigen hier leider. Fun City. Die Stadt Barcelona verkündete über ihre offiziellen Sprecher und Vertreter im Rathaus und Unternehmerverbänden, dass ein großer Plan zum Wiederaufbau der Wirtschaft aktiviert werde. Vor allem will man den notleidenden Tourismussektor wieder aufrichten. 72% aller Hotels haben geschlossen, wie man weiß. Tausende Angestellte der Branche sind arbeitslos oder befinden sich in Kurzarbeit. Wie also die verheerenden Folgen der Pandemie beseitigen? Abschwächen. Das ist die große Frage, die sich hier alle gestellt haben. Mehrere Kampagnen sieht der Tourismusverband hier vor, um den Sektor zu reaktivieren. Denn die Situation ist keine rosige. 5% ist die derzeitige Zimmerbelegung des Hotelsektors. 115 Kongresse sind für 2021 noch nicht abgesagt, aber Hunderte waren es bis Jahresende 2020. Alle. Geplant sind nun eine neue Angebotspalette an Tourismusattraktionen für junge Menschen. Die will man bereitstellen, denn diese seien die ersten, die zurückkommen, sobald die Pandemie abgeflaut ist. Spezielle Angebote und das Eröffnen von sogenannten Tour Operators in China, dem nächsten Zukunftsmarkt für die Tourismusindustrie hier in Spanien. Die Direktorin von Turisme de Barcelona, Frau Marianne Muro, erklärte am Mittwoch gegenüber der Presse, dass das Vertrauen in die Marke Barcelona unbedingt wiederhergestellt werden müsse. Frau Muro forderte einen sicheren Einreisekorridor für ausländische Touristen. Man brauche Corona-Tests für jeden Reisenden und Ankunftsprotokolle für jeden, der per Flugzeug, Schiff oder Fahrzeug ins Land einreist. Es gehe immerhin um 15% des Bruttosozialproduktes in diesem Land, so Frau Marianne Muro. Hört man sich die Interviews und Analysen dieser Vertreter der Tourismusindustrie an, dann hat man den Eindruck, es solle da weitergehen, wo man im März diesen Jahres aufgehört hatte, beim Massentourismus. Thema Black Friday. Black Friday bedeutet, die Wirtschaft über den Konsum anzukurbeln. Dazu hat man das US-amerikanische Konzept des Black Fridays übernommen, einen Schnäppchen- und Rabattfreitag im November. 50% für Kulturgüter, Preisnachlässe von 20% für Restaurants, Flüge 25% billiger, Läden mit Rebajas bis zu 30%. Das letzte Wochenende im November soll alles rausreißen. Gleichzeitig machen die Unternehmerverbände der Hotel- und Gaststättenbranche mächtig Druck auf die katalanische Landesregierung, am Freitag den Teil-Lockdown wieder aufzuheben und die Öffnung der Restaurants und Kneipen wieder zuzulassen. Die großen katalanischen Starköchinnen und Köche haben in einer großen Pressekonferenz im Hotel Majestic zusammen mit Spitzenvertretern ihres Berufsverbands die Kriminalisierung ihrer Branche angeprangert. Hoho, das sind harte Worte. Da waren so illustre Persönlichkeiten wie Ferran Adrià, Jordi Cruz, Joan Roca und Frau Carme Ruscalleda, die ersten Namen im Sterneverzeichnis des Michelin, die erklärten, zusammen mit 70 weiteren Chefs und Restaurantbesitzern, dass jetzt Schluss sein müsse mit der Kriminalisierung und forderten ganz konkret, das Govern müsse umgehend. Erstens, alle Restaurants wieder öffnen. Zweitens, sowohl als auch die Terrassen mit 50% der Aufnahmekapazität. 1,5 Meter Abstandsregelung würde genügen. Schließung nicht vor 23 Uhr. Man versprach, das Installieren aller bisher bekannten Schutz- und Hygienemaßnahmen streng vorzunehmen. Aber man könne nicht noch weitere 15 Tage Schließungen ertragen. Die Mehrheit aller Restaurants seien sichere Orte, trotz der Pandemie, hieß es in der Presseerklärung. Auch wurde betont, wie eng der Restaurantsektor mit dem Hotelsektor verknüpft sei. Eine Umfrage El Periódico de Catalunya hat am 11.11.2020 folgende Frage gestellt. Ist es Aufgabe einer Regierung, gegen Lügennachrichten zu kämpfen? Sie, ja, meinen 65,6% der Befragten. No, nein, 34,4%. Thema Schweigen im Zug. Trenes de Silencio. Die Züge des Schweigens fahren bereits. Es sind Waggons mit der Aufschrift Tren del Silenci auf Katalanisch, welche die Generalitat von Katalonien einsetzt, um das Reden und das damit einhergehende Verbreiten der Atemluft in den Waggons zu verhindern. Eine ungeheure Maßnahme in einem Land, in dem lautes Sprechen, Debattieren, Diskutieren und fröhliches Lärmen zur Volkskultur, ja zum ADN seiner Menschen gehören. Betroffen sind zuerst einmal die Züge der Ferrocarriles der Generalitat von Katalonien, wo in großen grünen Lettern der Aufruf Schweigezug angebracht ist. Eine gespenstische Maßnahme, ein gespenstisches Land, eine gespenstische Zeit. Wohnhölle Barcelona und Maulkorbgesetz. 30 Teilnehmerinnen einer Protestaktion gegen eine Zwangsräumung haben jetzt Strafgeldbescheide von je 600 € zugestellt bekommen. Dies teilte das Syndikat de Llogaters de Barcelona, das heißt die Mieterbürgerinitiative, am Mittwoch mit. Am 5. Oktober hatten die Protestierer die Eingangstür eines Mietshauses blockiert, um die Räumung einer Wohnung zu verhindern, in der eine Frau mit ihrer Tochter und ihrer Enkelin wohnte. Die Frau lebt schon seit 15 Jahren in dieser Wohnung und war mit der Miete im Rückstand. Die Räumung sei zudem illegal gewesen, verstoße sie doch gegen das Dekret 17/2019, das Räumungen ohne Ersatzwohnraumangebot nicht zulasse. Die Strafgelder erfolgten nach dem Knebelgesetz der PP-Regierung, dem Ley Mordaza von 2015. Behinderung polizeilicher Maßnahmen. Ein Gesetz, das man als eine Schande bezeichnet. In Barcelona sind laut Syndikat zwischen dem 14. September und dem 23. Oktober 2020 443 Zwangsräumungen vorgenommen worden, viele mit einem Großaufgebot der Mossos-Polizei. 1211 Personen waren davon direkt betroffen, 463 davon Kinder. Sowohl die Zentralregierung, die Lüge, wenn sie erklärt, man habe Zwangsräumungen während der Pandemie verboten, als auch die Generalitat von Katalonien, die ihre eigenen Richtlinien nicht einhalte, seien für die Räumungen direkt verantwortlich, so das Syndikat. Thema Stadt- und Verkehrsberuhigung. Die Stadt Barcelona hat das Jahr 2030 als Zeitmarke angesetzt, um bis dahin 42 neue Achsen und Plätze an zentralen Punkten der Innenstadt mit verkehrsfreien Räumen zu schaffen. Dazu habe man sogar einen Architektur-Urbanismus-Wettbewerb mit internationaler Beteiligung ins Leben gerufen. 2000 Quadratmeter an Fußgängerzone bzw. Fußgängerraum soll entstehen. 350.000 Fahrzeuge durchqueren täglich das Eschample von Barcelona. Diesen Strom würde man über die zwei Stadtautobahnen lenken, die Aragó und die Gran Via. 6.000 Fahrzeuge pro Quadratkilometer existieren in Barcelona. Zum Vergleich Paris 3.000, London 2.000. Bürgermeisterin Ada Colau erklärte am Mittwoch, die Idee von Cerdà über den Eixample, also die Stadterweiterungszonen, als einer gesunden Zone muss aktualisiert werden und bedeutet bessere Lebensräume für die Bewohner. Zweite Umfrage. Wiederum durchgeführt von El Periódico de Catalunya. Sind Sie der Meinung, dass Gaststätten und Restaurants wieder öffnen sollten? Ja, Sie meinten 68%. Blöde Frage, oder? Nein, no, aber immerhin 32%. Thema Spraydosenindustrie und Spraydosenunkultur bzw. Kultur in Spanien. 99 sogenannte Grafiteros, das sind Sprayer, wurden am 12. November in Barcelona und anderen Orten Kataloniens von der autonomen Polizei Mossos d'Esquadra verhaftet. Die Verhafteten werden für Sachbeschädigungen an Zügen und U-Bahnen im Wert von 22 Millionen Euro verantwortlich gemacht. Die Operation gegen die Krakelsprüher betraf zwei Verhaftungsaktionen. Die von 51 Verdächtigen außerhalb und von 48 Verdächtigen innerhalb Kataloniens. Ein bekannter Sprayer, der extra aus Italien angereist kam, um hier in Katalonien straffrei Züge und U-Bahnen zu besprühen, wurde am Flughafen von der Polizei festgenommen. Nach eigenen Aussagen von bereits im September 2019 verhafteten Spraydosenaktivisten sei es in Katalonien einfacher, Züge und U-Bahnen zu beschmieren, als in anderen Teilen Spaniens. Beschmieren sagen diese Leute natürlich selber nicht. Sie denken, es wäre eine Art Kunst, wenn sie einen kunstvollen Krakel auf die zum Teil sogar Fensterscheiben von U-Bahnen und Zügen sprühen. Tatsächlich wurden 48% aller Sprühschäden an Zügen und U-Bahnen in Katalonien ausgeführt. 4.981 Vorfälle wurden von der RENFE angezeigt, 1.850 von der TMB, das heißt der U-Bahn-Gesellschaft von Barcelona. Die Zahl von 6.741 steigt auf über 8.000 Beschädigungen mit den Sachbeschädigungen allein der letzten Monate 2020. 90 der Verhafteten sind für über 1.000 Sprühschäden allein in Katalonien verantwortlich. Musik sie seien sehr einfach zu identifizieren, so die Polizei, hinterlassen diese Spraydosenfreaks doch ihren individuellen Krakel, wie Hunde ihre Duftnoten beim Urinieren. Nicht sehr intelligent, aber wohl in der Natur der Spraydosenideologie begründet. Eine weitere Umfrage: Was bereitet Ihnen größere Sorge, die Gesundheitslage oder die wirtschaftliche Situation? 57,8% meinen, die Gesundheitslage bereitet uns viel größere Sorgen. Die Wirtschaftslage nannten 42,2%. Hello, listeners. Nice to meet you all. I'm Deborah from Oregon. You're listening to Niemandsland 91.4 FM in Barcelona. And I greet all the listeners of that wonderful radio show, 20 years on air in Barcelona. A free voice in a world of little freedom. That's the truth. Pleitewelle in der Pandemie. Die traditionsreiche Transmediterranea-Reederei steht vor der Pleite. Moody's Ratingagentur hat das Unternehmen vergangene Woche auf Ramschniveau herabgestuft, von CAA2 auf CAA. 282 Millionen Kreditschulden stehen aus. Nun gibt es eine Gnadenfrist von 30 Tagen. Die Transmediterranea verbindet die Balearen mit Barcelona. Die Gesellschaft machte zuletzt 440 Millionen Umsatz jährlich und beschäftigte 1200 Mitarbeiterinnen. Thema Covid-Weihnachten und Covid-Noche de Reyes. Dieses Jahr wird es, wie so vieles andere auch nicht, keine Cabalgata de Reyes geben. Die Heiligen Drei Könige werden zwar mit einem Boot im Hafen anlegen, mit einem sogenannten Packeboot, wie jedes Jahr, doch wird es keinen Triumphzug durch die Stadt geben mit Tausenden von schreienden Kindern und jubelnden Kindern. Das Peileboote Santa Eulalia wird am 5. Januar, wie gehabt, an der Mola anlegen, doch wird das nur auf dem Bildschirm des TV3 und der Stadtsender zu sehen sein. Die Pandemie lässt keine Menschenansammlungen zu. Doch wird es eine Art Gelände geben, und zwar am Forum, wo die Geschenke für die Kinder gelagert werden. Thema Sozialhölle Barcelona und Spanien. 47.000 Anwärterinnen auf eine Anerkennung ihrer Pflegebedürftigkeit sind während des Wartens im Laufe dieses Jahres verstorben. Viele davon am Covid-19-Virus, man schätzt etwa 40%. Dies geht aus der jüngsten Statistik des Ministeriums de Derechos Sociales hervor, das heißt des neu geschaffenen Ministeriums der sozialen Rechte. Hierbei liegt Katalonien mit 12.013 Gestorbenen an der Spitze. Die Anträge der besagten Personen lagern jahrelang im bürokratischen Labyrinth der Gesetze und Behörden, beklagt eine Sprecherin des Sozialamtes von Barcelona. Barcelona Crime City. Drei Geschäftseinbrüche am Paseo de Gracia in nur 48 Stunden. Es handelt sich um Markenläden mit Modeklamotten wie Dolce & Gabbana, Tommy Hilfiger oder G-Star. Offenbar handelt es sich bei den Einbrechern um Amateure. Auf Videos sieht man vermummte Gestalten, die sehr ungeschickt mit einem Kanaldeckel das Türglas einschlagen und hastig Bündel von Kleidungsstücken zusammenraffen. Und das mitten im nächtlichen Pandemie-Ausgehverbot. Und die letzte Meldung betrifft das Thema Rassismus. Rassismus, nein, danke. Die Staatsanwaltschaft von Cornea, Stadt Barcelona, hat zum ersten Mal eine Untersuchung gegen zwei Fußballfans von Espanyol Barcelona eingeleitet. Die Verdächtigen sollen rassistische Parolen gegen den schwarzen Spieler Iñaki Williams von Athletic Club Bilbao gerufen haben. Obwohl das Ereignis schon länger zurückliegt, dem 25. Januar dieses Jahres, soll diesmal in einem exemplarischen Prozess wegen rassistischer Hasspropaganda ein Exempel statuiert werden. Der Stürmerstar von Athletic Bilbao, Williams, äußerte sich am Dienstag zufrieden mit der Entscheidung der Staatsanwaltschaft. Es sei ein wichtiger Schritt gegen rassistische Hassparolen bei Fußballspielen in diesem Land. Wichtig sei auch, dass die Liga die Football Professional Spaniens als Kläger in dem schweren Fall von Rassismuspropaganda auftritt. Es geht unter anderem um die hässlichen Affenrufe und beleidigende Worte. Warten, bis der Tag bricht und die Sonne sich regt, uns wieder belebt, jetzt erst recht. Im Verfolgungswahn, weil so viele kamen, noch keiner kennt ihre Namen. Wir laufen uns hinterher, denken nicht mehr quer, wer drückt den Pausenknopf? Wir haben uns verpackt in Watte und in Härte, wir waren aus dem Takt. Doch jetzt sind wir dran, außer Rand und Band, Glück als Unterpfand im sechsten Gang, voller Tatendrang. Warten, bis der Tag bricht und die Sonne sich regt, uns wieder belebt, jetzt erst recht. Der Himmel ist so taufrisch, wir haben die Hände frei, gegen Augenwische frei, gemeinsam sind wir frisch. Denn wer größer denkt, wird eher beschenkt und bleibt unbeschränkt und ungelenkt, weil am richtigen Fleck ist das Herz versteckt. Wir stehen im Sündenfall, hören die Türen knallen, das Klima wird eng und link. Wir fangen erst richtig an, wenn wir auf der Felge fahren und die Tankanzeige blinkt. Und was jetzt noch fehlt, ist Geduld von tausend Engeln. Und was jetzt nur fehlt, ist ein sanfter Kopf, in dem noch Rest Wärme klopft, noch Rest Wärme klopft. Und eins, zwei, 2, 3, 4, warten, dass der Tag bricht und die Sonne sich regt, uns wieder belebt, jetzt erst recht. Der Himmel ist noch taufrisch, wir haben die Hände frei, gegen Augenwischerei, gemeinsam sind wir frech. Wir gehen stabil auf den Nerven, wir stehen stabil bis aufs letzte Hemd, wenn der regt uns wieder belebt, jetzt erst recht. Der Himmel ist noch taufrisch, wir haben die Hände frei, gegen Augenwischerei, gemeinsam sind wir frech. Denn wer größer denkt, wird eher beschenkt. Und wer größer denkt, bleibt unbeschränkt und ungelenkt, weil am richtigen Fleck ist das Herz versteckt. Wieder belebt, jetzt erst. Der Himmel ist noch taufrisch. Ja, ja, hau ihn frei, Herr Wischerei, gemeinsam sind wir frech. Kino im Niemandsland, der Film heißt Fireball. Leider auf Apple TV zu sehen. Aber immerhin, es lohnt sich. Kosmischer Staub ist da angesagt. Es handelt sich um eine Dokumentation von niemand Geringerem als Herrn Werner Herzog, der zusammen mit Clive Oppenheimer erkundet, wie Meteoriten die Erde geprägt haben. Nun also Meteoriten. Großregisseur Werner Herzog hat wieder eine Doku gedreht. In wie gesagt Fireball, erschienen auf Apple TV Plus, erkundet er gemeinsam mit dem Vulkanologen Clive Oppenheimer von der Universität Cambridge das Faszinosum der kosmischen Körper. Wo kommen sie her? Wie haben sie die Erde beeinflusst? Und was bedeuten sie? Das sind die großen Fragen, auf welche die beiden Männer Antworten in der ganzen Welt suchen. Sie sprechen mit Wissenschaftlern in Europa und Amerika, betrachten kosmischen Staub unter dem Mikroskop und gehen auf Gesteinsjagd in der Antarktis. Und sie untersuchen, wie die Kulturen und Religionen der Welt Meteoriten interpretiert haben. In Indien befindet sich zum Beispiel ein hinduistischer Tempel, der dem Gott der Zerstörung Shiva gewidmet ist, ausgerechnet in einem Einschlagkrater. Warum? Am spannendsten ist die Doku in jenen Momenten, in denen wissenschaftlicher Erkenntnisdrang und kulturelle Sinnstiftung aufeinandertreffen. Mit der Mischung aus Interviews und beeindruckenden Landschaftsaufnahmen ist Herzog in Fireball wieder ganz bei seinem Lebensthema, der Suche nach dem Erhabenen. Hören wir Werner Herzog nun selbst in einem Interview mit dem kanadischen Filmmagazin TIFF. Er sagt da etwas sehr Schönes. Er sagt, wenn, nachdem es diesen Film gesehen hat, ein Kind Wissenschaftler werden möchte, dann wäre das eine ganz großartige Sache. Werner and Clive, thank you for being here. Like I said, you were at TIFF 4 years ago for Into the Inferno. Werner, can you start by explaining how you came to focus on meteors? Well, it is a continuation of what we have done before. So Clive was the father of the project, so to speak. And I had the feeling when he came up with the idea that this was fantastic because we haven't seen much of meteorites anywhere in movies or in, well, some science fiction movies, but they're kind of silly. And to take it more seriously and to bring in mythologies and cultures and science and lining it all up was a wonderful idea, and I always said we have to lift scientific films to a new level where you have, as a kid, you would be excited and have the joy of seeing this, and if one kid wants to be a scientist after that, it would be great. Our voyage took us to wherever large fireballs. Throughout history, meteorites have captivated human imagination. Each one of these stones from darker worlds has its own story. And the bigger ones have changed entire landscapes. But they also have left a deep impact on cultures. Our voyage took us to wherever large fireballs had plunged down to Earth. It's a very special place for us. That's where we feel the presence of our ancestors. How might the church react if NASA detects a really threatening object hurtling towards us? I'll be honest, we'll pray. What else can you do? Every element in our body was synthesized in other stars before it got here. So yeah, we're all stardust. Jedes Element unseres Körpers wurde auf einem anderen Stern zusammengesetzt, bevor wir hierher gekommen sind. Also, wir sind alle Sternenstaub. This life to the next, the transition is done through the star. We do not know what in the future is coming at us. Untold numbers of these voyagers from afar are still on their way. In Hindu mythology, there is this idea of cycles of creation and destruction of the universe. A meteor impact can wipe out life, but also deliver the seeds of life. Und damit sind wir schon ans Ende des heutigen Niemandslandes angelangt. Ich bedanke mich fürs Zuhören, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Freundinnen und Freunde einer alternativen Radiokultur. Wir hören uns wieder in einer Woche. Bitte bleiben Sie an den UKW-Empfangsgeräten daheim in Ihren Stuben. Es gibt noch mehr hörenswerten Stoff hier auf Kontrabanda FM 91.4 in Barcelona. Unsere heutige Sendung können Sie auf dem Podcast nachhören unter www.niemandsland.kontrabanda.org oder unter www.niemandslandradio.blogspot.com. Tschüss, agur, adeo. Der Junge auf dem fremden Bahnhof, wie ein Hindernis im Trick. Der Hastenden, der Reisenden hatte leichtes Marschgepäck. Ich stand wie Vasco da Gama vor dem Tor zur neuen Welt. Die Fahrkarte am Band um meinen Hals, ich war ein Held. Mit einem unscharfen Foto suchte ich nach ihnen verstohlen. Und mein Hasenherz, das flüsterte, keiner kommt, dich abzuholen. Verloren, verschollen, gestrandet, Bahnsteig 10 am Gardelest. Ist ein sehr einsamer Platz, wenn dich dein Heldenmut verlässt. Da rief jemand meinen Namen, ich bin auf sie zugerannt. Sie schlossen mich in ihre Arme, die fremden Menschen auf dem Bild in meiner Hand. Douce France, douce France. Alles ist so fremd, so anders, so verwirrend und so schnell. So viel neue Bilder, alles ist so aufregend, so grell. Die Worte, die ich nachspreche und beginne zu verstehen. Menschen, die mir hier begegnen und die Dinge, die geschehen. Wie sie ihre Autos parken, ohne Skrupel, ohne Zwang. Küssen sich auf offener Straße und sie essen stundenlang. Menschen, die auf U-Bahn-Schächten schlafen, hatte ich nie gesehen. So viel Lebensmüde, die bei Rot über die Kreuzung gehen. Und Cafés stellen Tisch und Stühle auf die Bürgersteige raus. Ich bin so fern von zu Hause und ich fühle mich doch schon zu Hause. Douce France. Douce France. 100 Francs für eine Cola, 3x50 für Kultur, aus der Jukebox für den großen Georges, Trenet und Aznavour. Wie haben sie mich entzündet, überwältigt und bewegt, hab mein ganzes Taschengeld in ihren Liedern angelegt. Und ich spiel dich nach auf den Boulevards als Straßenmusikant. Abends vor den Filmpalästen, wo man damals Schlange stand. Ich habe Boris Vian gehört, Capelli und Bechet. Sein Sopran drang auf die Straße vom Caveau de la Huchette. Andächtig standen wir draußen, zwei Kinder Arm in Arm. Lebensdurst, die Zärtlichkeit und der Jazz hielten uns warm. Douce France, douce France. Hab die Frauen in der Rue du Faubourg Saint-Denis gesehen, die ihre Schönheit verkaufen. Und ich konnte es nicht verstehen, dass sie sich für jeden Drecksack hinlegen, für jeden Wicht, wenn er nur die Kohle hinlegt. Ich versteh es heute noch nicht. Ich sah Pflastersteine fliegen, sah die Fratze der Gewalt, sah die Klugheit unterliegen, sah die Hand zur Faust geballt, sah sie offen ausgestreckt und zur Versöhnung schon bereit. Lebte Freiheit, fühlte Gleichheit und ich fand Brüderlichkeit. Douce France, douce France. se fendance. Wie ein Film flimmert mein Leben über die Kinoleinwand, einer von den schönen Alten mit Ventura und Montan. Ich seh, so viel hat der Junge, der das Spiel bei dir gelernt, hat dich hundertmal verlassen, hat sich nie von dir entfernt, hat geübt, sein eigenes Land mit Liebe besser zu verstehen und Unabdingbares milder und versöhnlicher zu sehen. Er war nie ein Wort der Feindschaft, nie eine Demütigung, nur so ein gewisses Lächeln in meiner Erinnerung. Manchmal, wenn ich an mir leide, dann machst du mich wieder heil. Von meiner schweren, dunklen Seele bist du der helle, der federleichte Teil. France, douce France, douce France, douce France.